Burning Sugar, das war ein Song von Silicone. Silicone wiederum ist das Projekt von einem gewissen Cody Nielsen. Der kommt aus Neuseeland, zumindest ist er dort geboren, aber wohnt inzwischen im coolen Hawaii und ist der Bruder von Ruben Nielsen. Ruben Nielsen kennt ihr hoffentlich alle, das ist der Kopf hinter dem Unknown Mortal Orchestra, die gerade mit Multilove eine Platte veröffentlicht hatten im Frühjahr. Und der Bruder wiederum hier, Cody Nielsen von Silicone, hat da auch wohl ein bisschen mitgeschraubt bei deren neuesten Begehrlichkeiten, die sie haben, eigentlich in der Klasse. Gitarrenband, aber jetzt auch mit Synthi-Sounds dabei, das Unknown Mortal Orchestra. Silicone hingegen, das Projekt von dem Bruder von Cody Nielsen, da gibt es nur Synthis drauf zu hören und ganz viel soulige Vocals, wie gerade eben hier bei dem Song Brown Sugar. Ja, und das Album hat auch noch einen Titel, das heißt Personal Computer. Hört den Sunday Service. Ich habe noch Musik vorher, letzte Stunde von Teen Days, Golden Tickets sind dabei, dann gibt es Musik hier von Georgia, von Kay Flay, von Barbara Morgenstern und hier kommen die Eagles of Death Metal. Eagles of Death Metal gegründet, 98 von Jesse Hughes und Josh Homm, kennt man auch von Queens of the Stone Age. Und die haben seit 7 Jahren keinen neuen Song veröffentlicht. Und das war gerade das erste Lebenszeichen, Complexity. Ich hätte mir schwören können, ich kenne diesen Song schon, vielleicht von irgendwelchen Live-Konzerten oder von früheren Platten, nochmal neu aufgenommen, keine Ahnung. Auf jeden Fall, Zipper Down heißt das neueste Werk dieser Band. Erscheint erst im Oktober, aber die Single gibt es jetzt schon mal vorweg von den Eagles of Death Metal. Haben sie auch ein bisschen umgenannt, jetzt nur noch EODM abgekürzt das Ganze, aber ich finde den Namen eigentlich viel cooler, Eagles of Death Metal. Egal, jetzt geht's weiter mit Hip-Hop und dem Golden Rules vom Album Golden Ticket. Hier, It's Over. Coming like a locomotive. think you gonna miss her. I suggest you put the phone down. Is you looking at the big picture? She the one that you should hold down. I think it's over. I think it's over. I think it's over. Last night had a dream about me and you conversate on the treetop. Said things that I regret, and you said a few things you're the mean of. Made a folk think back and forth, had a nigga mind spent by the arena. Drove off in the Honda Accord, tail light on the left road we bust. One of those couples, keep a kind on, to get through things when you die on. You're lucking the milk from the kind gone. You hate pizza, but you like calzone. And I contemplate leaving, get scared when the downtown. Cause even hills have ups and downs, same thing for a mountain. But if you really think you gonna miss her, I suggest you put the phone down. Is you looking at the big picture? She the one that you should hold down. I think it's over. I think it's over. I think it's over. I think it's over. I think it's over. I think it's over. But if you really think you gonna miss her, I suggest you put the phone down. Over. Das war ein Song, ein Track von Golden Rules von ihrem Album Golden Ticket. Hinter Golden Rules stecken einmal der ja aus London stammende Produzent Paul White und dann als MC und als Sänger verpflichtet oder mit im Bunde, das ist Eric Bidim, der kommt aus Florida, also eine transkontinentale Kooperation hier. Golden Ticket ist ihr Debütalbum und darauf gibt es ziemlich psychedelischen Hip-Hop mit einer starken Prise Soul und ja, ganz, ganz großes Kino, wie ich finde. Tolle Musik, die machen. Nicht irgendwie angelehnt an Sachen, die man sonst irgendwie kennt und auch das übliche Name-Dropping von eingeladenen Gästen, die mal kurz Hallo gesagt haben beim Aufnehmen, ist eigentlich Fehlanzeige mit einer einzigen Ausnahme. Beim einem Song ist Jason Bay dabei, bekannt als Mos Def. Aber ansonsten ist hier wirklich die Gästeliste ziemlich blank. Nochmal hier Golden Rules mit dem Song Down South Boogie. On the damn floor, moving all around, do the down side boogie, boogie, boogie. Shaking it like a clove milk cart, little mama on the side, Papa coochie, coochie. We got another one, yeah, we got another one. Me and Paul White, yeah, we got another one. Move cool like a rattlesnake in an alligator suit, bout to make a move, fit, move, fit, move. I said I got a quick story to tell. Would you mind, could you lend me an ear? I ain't never seen a dude so cool to my flex, wanna look right here. Park a lot full of old school cars, it's one big model for beer. Told her she down, whatever she like, if anything, but my go grill. I was born, had a dollar 25 to my name, couldn't say not a penny, penny. I drank a Dr. Pepper, me and Forrest Gump, round the time, he was still missing Janet, Janet, Janet. We got another one, yeah, we got another one. Took her to the bathroom, she was ready for it. Move cool like a rattlesnake in an alligator suit, bout to make a move, fit, move, fit, move, fit. They break dance on the old cardboard, on the sidewalk, spin on head. Spray paint on the street, that's cool, got the feet, courtesy, art test. Ruined everybody vibe at the party, the party, the party. The needle hit the wax, speaker came alive. Went from halfway dead to retarded, retarded, retarded. Getting higher than the gas past though, seen flames rise, just somebody in her fart, her fart, her fart. Most of y'all came around for the end, we be gone to my dearly departed, party, party. I said I got a quick story to tell, would you mind, could you lend me an ear? I ain't never seen a dude so cool to my flex, wanna look right here. Park a lot full of school cars, says one day my automobile. Go to sit down, whatever she like, if anything, but my all go grill. We got another one, yeah, we got another one. Me and Paul White, yeah, we got another one. Move cool like a rattlesnake in an alligator suit, about to make a move fit. And cut. That's a wrap. Das war also hier. Du bist mal still da. Das waren also jetzt Golden Ticket mit ihrem Song It's Over. Scholle Platte hier mit dem Titel Golden Roots waren das mit dem, von dem Album Golden Ticket. Das ist auf dem Album hier ein bisschen grafisch ganz geschickt gemacht, aber nicht genau zu differenzieren. Was ist jetzt Albumtitel, was ist hier Bandtitel? Also Golden Roots, die Band, Golden Ticket, das Album und ja, ein goldenes Plattencover sozusagen. Schick gemacht das Ganze, erschien auf Lex Records, die sowieso mal ein großes Augenmerk auf das Artwork ihrer Platten legen, schon seit Jahren. Und da ganz, ganz großartig sind. Und die Musik, wenn die dann auch noch stimmt, dann natürlich beide Daumen nach oben. Ich habe gerade erzählt, wegen Gästeliste bei der Produktion von Golden Roots, das ist ziemlich dünn besiedelt. Anders sieht es aus bei Barbara Morgenstern, der Künstlerin aus Berlin. Die hat vor kurzem ein EP veröffentlicht mit dem Titel Beide. Und da gibt es Leute drauf wie Schneider TM, der mitproduziert hat. Dann waren dabei Robert Lippock zum Beispiel oder auch Justus Köhnke. Beide, zumindest er, zu hören auch am Gesang bei diesem Song hier Übermorgen. Aber ewig sind wir zwei. übermorgen. Und gerade eben so ein bisschen, das Klavier hat mich so ein bisschen an die Boomtown Rats erinnert. I Don't Like Mondays, ob da wohl ein bisschen gesampelt wurde. Das war Barbara Morgenstern im Duett hier mit Justus Könke. Das Ganze von der Beide EP, so heißt das Ganze hier. Und ich glaube, demnächst gibt es auch eine neue Platte, eine richtig lange Platte von Barbara Morgenstern. Kay Flay als nächstes vom Album Life as a Dog. Hier der wirklich wundervolle Song Make Me Fade. Nervous with the cold drink in my two hands, saying no thanks. Like any way it goes, cause I know things they shouldn't have told me. Now I'm thinking what for? Hanging by a sentence at the drugstore, barely even steady at the front door. Hate my own shit, but I love yours. Fuck, I really love yours. 7 in the afternoon, half asleep, count the cars. All I think about is constantly, that's the heart. Waking in the same clothes, shaking from my temple to my ankles. Sunny, but I need another raincoat. Waiting by a payphone, finally I coughed up some awful information that I thought of. Well, they think I've been messing with the wrong stuff. Nah, I've been messing with the right shit. Yeah, I fucking like it. Waiting for the call to come. Who could say it was easy? Sad about the bad I've done. On my grave, please believe me. Trying to reach you, I'm dying. You kill me while you keep your phone all on silent. Recognize my role, I fucked up the timing. But you and I lately been acting like islands. Make a girl wanna get stupid and violent. But silently I've been eyeing the horizon. Patterns repeated, shouldn't be surprising. You know you make me fade. Das

Can't Sleep, das war die großartige Kay Flay vom Album Live as a Dog, eine ganz besondere Empfehlung von meiner Seite. Die nächste Künstlerin stellt sich hier an dieser Stelle mal selbst vor. Georgia, ihr habt's gehört, so heißt die nächste Künstlerin, so heißt das Album, so heißt auch unser Album der Woche. Hier kommt sie mit Combine. I'm gonna get the wrong boy, but I'm gonna Das war Georgia, die heißt im wirklichen Leben Georgia Barnes, veröffentlicht, hat schon vor einigen Wochen veröffentlicht, Anfang August, ihr Debütalbum einfach nur Georgia betitelt. Darauf gibt es wirklich ganz, ganz großartige Musik, die wir gerade hören konnten, die sie ja total in Eigenregie aufgenommen hat, eingespielt hat, produziert hat, also so eine richtige DIY-Künstlerin. Sie kommt nicht von ungefähr, ihr Vater heißt auch Barnes, mit Nachnamen ist der Kopf der Trip-Hop-Formation Left Field. Und sie hat auch lange im Londoner Plattenladen Rough Trade hinterm Tresen gearbeitet, dort viele Leute kennengelernt, unter anderem zum Beispiel Quest, Mika Chu oder auch Kate Tempest, die haben sie darum eingeladen, auf deren Alben mitzuwirken. Also sie weiß schon ein bisschen, wie das Ganze funktioniert und hat eine Platte aufgenommen, die wirklich auch ganz viele Stile kombiniert, aber das so geschickt miteinander macht, dass man eigentlich gar nicht mehr genau raushört, ist es nun gerade Hip-Hop, ist es Pop, ist es irgendwie Elektronik, ist es Trip-Hop. Also das ist schon wirklich ganz, ganz spannend gemacht hier. Musik zwischen den Stühlen, aber so geschickt, dass ein ganz neuer Stuhl sozusagen dabei kreiert wird. Eben gerade hörten wir Combine und hier kommt sie nochmal, Georgia mit Be Ache. Yeah. Georgia hörten wir mit ihrem Song Be Ache von ihrem Album Georgia, Album der Woche hier beim Sunday Service. Georgia Barnes steckt dahinter. Die fing schon als Kind an, Schlagzeug zu spielen und dieses Rhythmische, was sie damals schon irgendwie so ein bisschen wahrscheinlich mit dem Blut ins Blut bekommen hat, das hat man immer noch so ein bisschen, kann man noch raushören bei dieser neuen Platte. Man hört hier und da Dubstep-Einflüsse, dann gibt es mal was aus Pakistan, so Kavali-Geschichten, dann irgendwann mal so balinesische Gamelan-Trommeln, also ganz viel Rhythmik dabei, die verfremdet und verzerrt und verändert wird und kongenial in diese Songs mit eingeflochten wird. Ganz groß auch die Single, die schon mal vorher auch hier lief in der Sendung, die ich gerne nochmal spielen möchte, weil sie wirklich ganz, ganz großartig ist. Georgia mit dem Song Move Systems, das Ganze hier vom Album der Woche. Dazu auch mehr auf der Homepage unter sundayservice.de. Break that all or nothing so shake. I'm out. was then that I saw you there. Wind coming through your hair. You smiled and took my hand and said, finally we can leave the pain behind. And we fell into this dream. Orange sky and green beneath. We couldn't remember anything. Running through this endless place with you. And you held me close and said, here there is no death. We can live forever. All you have to do is give yourself. Den Sunday Service, und das gerade eben waren Teen Days, eine Band aus Vancouver, ein Mann-Projekt von einem gewissen Jameson. Er benutzt nur seinen Vornamen, Nachnamen ist mir zumindest unbekannt, hat schon 2 Alben, glaube ich, veröffentlicht und diverse EPs. Das 3. Album gerade erschien, trägt den Titel Morning World, musikalisch so eine Richtung aus, weiß nicht, Postal Service, vom Pop-Ansatz her, Bill to Spill, wenn es ein bisschen lauter vielleicht mal wird, obwohl das eigentlich seltener vorkommt. Und gerade eben hörten wir It Starts at the Water, da die Platte ja eigentlich ganz schön ist. Hier nochmal ein weiterer Song, Along von Teen Days. Thank you. standing beside the water with the answers in your hand. Song Along zeigen sich Teen Days von ihrer ruhigeren Seite. Auch da gibt es einige Momente von auf dem neuesten Album Morning World. Der nächste Künstler auch aus Kanada, in diesem Fall aus Toronto. Es geht um Rob Moore, eigentlich so ein Typ, der eher so als Punk-Poet bezeichnet wird, aber der auf seiner neuen Platte Adventure Handbook, welche diese Woche erscheint, auch ganz, ganz ruhige Momente drauf hat, wie diesen hier zum Beispiel New Year's Day. Gitarrentechnisch hat es schon so ein bisschen nach Billy Bragg geklungen, Gesang natürlich überhaupt nicht. Das war Rob Moore hier mit einer Akustiknummer New Year's Day hieß das Ganze, vom Album Adventure Handbook. Der Rest darauf ist dann auch elektronisch verstärkt und klingt dann auch durchaus mal etwas kräftiger und lauter. Das war das Sunnyverse für heute. Vielen Dank fürs Zuhören. Den Abschluss, den macht Frank Turner, auch jemand, der eher aus der, ich sag mal, nicht lauteren, aber schon etwas dynamischeren Ecke kommt, hat früh bei einer Punkband mitgemacht, Million Dead betitelt, inzwischen solo unterwegs und extrem erfolgreich, kommt aus England, glaube ich, ja, aus dem großen Vereinigten Musikalischen Königreich und veröffentlicht vor kurzem die neue Platte Positive Songs von Negative People, hier Frank Turner mit seinem Song Silent Key und tschüss bis zum nächsten Mal. Darkness up above. Let me in.